Deutschlandfunk. Nachtradio. Willkommen zum Soundcheck. Das Thema heute: eigen, anders und knapp am Mainstream vorbei. Musik aus Portland, Oregon. Am Mikrofon begrüßt Sie Thomas Elbern. Portland, Oregon, You're My Home, so der Titel dieses Songs von Carrie Brownstein und Fred Armisen. Er stammt aus der amerikanischen Fernsehserie Portlandia, in der die beiden die Hauptcharaktere spielen, die gerade den alternativen Lebensstil in Portland so richtig schön persiflieren. Bis bei uns eine Serie dieser Art anläuft, müssen wir wohl nur noch warten. Jedenfalls Portlandia scheint auch in anderen Städten ziemlich gut anzukommen. Zu sehr gleichen sich wohl die Szenerien. Heute geht es um die vielfältige Musikszene aus der amerikanischen Stadt Portland. Kommen wir direkt zu einem der Urgesteine des alternativen Teils. Kommen wir zu Greg Sage und seiner Band Wipers, die nach traditioneller Do-It-Yourself-Manier schon 1979 ihre Alben selbst produziert haben und eigentlich eher New Wave als Punk waren. Die Wipers waren auch außerhalb der USA eine ziemlich einflussreiche Band, aber das erst leider wieder, als die Gruppe schon längst wieder aufgelöst war. Hören wir vom Album Is This Real den Song Upfront. Gotta be up front, gotta be so close to trust. It's gotta be up front, gotta be so close to touch. It's gotta be up front, be so close to trust. It's gotta be up front, gotta be so close to trust. It's gotta be up front, be so close to trust. It's gotta be up front. We'll be right back. upfront. It's got to be upfront. It's got to be upfront if you wanna touch. It's got to be upfront if you wanna trust. Be upfront if you wanna touch. It's got to be upfront. The bitch will cost the touch. It's got to be. Die Band Menomina aus Portland, Oregon ist nur eine kreative Beschäftigung für Schlagzeuger Danny Selm. Mit Lack Thereof verwirklicht er in seinem Keller seine Songideen, ohne dass ihm die Bandkollegen reinfunken, und das ist Indie-Pop reinster Güte. Typisch für eine Stadt, die ein kleines Universum in Sachen Indie-Rock darstellt. Hören wir Menomina vom letzten Album Mums mit dem Song Pick. To raise me to be a stand-up man, you brought me into the shit show without a penny or a plan. We'll be right back. The Dandy Walls sind eine Rock-Pop-Band und mit einer der bekanntesten aus dem amerikanischen Portland. Seit 1993 existiert die Formation, die immer knapp am Mainstream-Erfolg vorbeigeschlittert ist. Dabei kennt man ihre Songs, aber mit den Gesichtern hört es dann schon auf. Wir hörten vom Album Welcome to the Monkey House den Song You Were the Last High. Spricht man von der Erfolgsformation Gossip, dann hat das erstmal nichts mit Portland zu tun, oder doch? Portland ist die Wahlheimat von Beth Ditto und ihren Bandkollegen und man ist stolz darauf in Portland. Es ist halt nicht L.A., New York oder sonst wo, es ist Portland. Und das hat auch was mit der Musikszene doch zu tun, die Gossip inspiriert. Hören wir ihren Hit Heavy Cross. Ein Künstler, den man immer wieder mit Portland in Verbindung bringt, ist Elliott Smith. Der Singer-Songwriter war in seiner Heimat schon ein bekannter Star. der mit seinen persönlichen Songs viele Fans um sich scharte. Smith hat sich lange mit seiner Drogenabhängigkeit herumgeplagt, um dann unter mysteriösen Umständen im Jahr 2003 an den Folgen eines Messerstichs zu sterben. Das Album From a Basement on the Hill ist posthum erschienen. Hören wir daraus den Song von Farewell. Mit dem Sampler To Elliot from Portland setzen Bands aus Portland ein Denkmal für Elliot Smith. Gleichzeitig ist das eine gute Gelegenheit, Talente aus dieser Stadt zu entdecken, wie beispielsweise Sexton Blake, nun mit seiner Version des Elliot Smith Songs Rose Parade. Ask me to come down and watch the parade. down the street like a Duracell bunny, with a wink and a wave from the cavalcade, throwing out candy that looks like money. To people passing by that all seem to be going the other way, won't you follow me down? Die Band The Shins stammen aus New Mexico, leben aber mittlerweile in Portland, Oregon und spielen zeitlosen Rock und Folk und gruppieren sich um Sänger James Mercer. Wincing the Night Away nennt sich eines ihrer Alben und das hat eine eigene Größe, klasse Stimme, klasse Songs. Man merkt, The Shins wollen Gruppen wie Arcade Fire massive Konkurrenz machen und es könnte ihnen gelingen. Hören wir den Song Split Needles. Find myself another burning game. Zu einer alternativen Musikszene gehört natürlich auch eine Punk-Vergangenheit. Die Gruppe Poison Idea steht für die Punk-Szene aus Portland. Doch auch in der Metal-Szene sind Poison Idea bekannt, da die Band Pantera einen Song aus ihrem Repertoire gecovert hat. Eine der Besonderheiten von Poison Idea war Gitarrist Tom Roberts, der im Flugzeug zwei Sitze brauchte, weil er über 200 Kilo auf die Waage brachte. Roberts starb dann auch 2006 in seinem Haus in Portland. Doch schon 1993 gab es eine Art Abschlusskonzert der Gruppe in Portland, das dann auch als Pig's Last Stand auf CD erschienen ist. Hören wir von dieser CD den Song Feel the Darkness. chills. You could have chilled right down my spine. I try to call you from a long distance phone. Now you're a person. Wenn es um die alternative Folkszene in Portland geht, dann fällt ihr Name ziemlich schnell. Laura Gibson. Sie ist so etwas wie die Folk-Prominenz von Portland und mittlerweile in den restlichen USA auch sehr angesagt, was sicher auch an ihrem brillanten Album La Grande liegt, das in diesem Jahr erschienen ist. Hören wir daraus den Song Lion Lamp. From our lungs, quick as a shotgun blast. But love is peace and covers our necks, thick as a lion. Thank you. Psychedelic Rock, so wie er im Buche steht, das Moon-Duo kam eigentlich aus San Francisco, war zwischendrin mal in Berlin, mal in den Rocky Mountains, aber ist eigentlich nach Portland gezogen. So durchgeknallt die beiden auch sind, ihre aktuelle CD Circles ist es auch und ein gutes Beispiel dafür, dass der Geist der frühen Suicide, Jesus and the Mary Chain and Spiritualized noch lange nicht tot ist. Hören wir den Song Sleepwalker. We'll be right back. Hören wir bis zu den Nachrichten noch Klänge der Instrumentalband Grails aus Portland, die es seit den späten 90er Jahren gibt. Vom Album Deep Politics hören wir den Song Almost Groomer her. Gleich gibt's eine weitere Stunde Soundcheck.